Methode. Übertragung und Rückübertragung 2. Ein weiteres Prinzip zur Bildung geistiger Kraft ist jenes der Bildung eines Spektrums der Polarität der gegebenen Dinge. Da gibt es einen Ausgangspunkt, eine bestimmte Anzahl an Wegmarken, und zu jeder dieser Stufen gehört ein eigenes Spektrum, ein Filter. Und es gibt einen Wendepunkt, welcher die Dinge entweder gänzlich auflöst oder gänzlich festmacht, je nachdem welchen Ausgangspunkt man für sich zuvor erwählt hat. Beide Ausgangspunkte haben Bedeutung für eine Erlangung von geistiger Kraft. Ausgangspunkt und Endpunkt dieses Weges sind identisch. So sei das anzunehmen. Es wird sich lediglich ein Bild der Dinge darstellen lassen, wenn dieses auch die Dinge verkörpert. Es werde gezeichnet. Die dabei entstehende Verkörperung der Dinge sei so zu belassen, wie sie ist. Wie eine Zeichnung im Sand kann diese vom Wind der Zeiten wieder zerstreut werden. 2. Ausgangspunkt und Endpunkt dieses Weges sind identisch. So sei das anzunehmen. Es wird dabei lediglich ein Bild der Dinge aufgefasst, welches in seine Elementare mittels eines Stufenwegs der Vorstellungen zerlegt wird. Dabei wird es mit jedem weiteren Schritt der Zergliederung auf das jeweilig daran vorhandene Spektrum an Farben und Formen untersucht. So erkennt man etwas von jeder dieser Stufen. Das so Erkannte soll dem bereits zu dieser Sache von vornherein Bekannten richtig zugeordnet werden. Es wird sich dabei ein schlüssiges Ganzes bilden können oder im besten Falle sogar erhalten. Die Elementare bilden als Elemente einige Strukturen aus, etwa einen Kreis oder einen Ring. Am Wendepunkt dieser Prozesskette, welcher auch ihr Umkehrpunkt sein soll, erhält man ein aufgelöstes Bild, einen Nebel oder Schleier. Kein Rausch, sondern eine Schmelze, nun gelte es diesen Prozess fortzusetzen, indem man den eigentlichen Weg wieder zurückgeht. Wir kehren also am Wendepunkt um und setzen das alles in gleichartiger Manier wieder zusammen. Die gefundene Lehre soll nun wieder zu etwas Ganzem ausgeformt werden. Stufe für Stufe setze man die spektralen Elemente wieder zu Elementaren zusammen, auf dass diese bestehen können. Struktur für Struktur führe man das durch. Da bilde sich etwas. Zum Schluss soll das Ausgangsbild wieder vor uns sichtbar erscheinen können und unversehrt sein. Lerneffekte. Man stellt etwas her. Man lernt den Prozess der Herstellung kennen. Man lernt es, das Untersuchte gedanklich zuzuordnen. Man erhält die Dinge. Bedenke folgenden Sachverhalt. Die Summe des Ganzen ist als Gefüge konstant oder sie zerfällt zu einer neuen Ausgangssituation, welche nicht weniger schwierig aufzufassen sein würde. Entropie.